Ich will versuchen, an drei eher kanonischen Texten, also Texte, die viel gelesen und viel interpretiert worden sind, mit Benjamin den Nationalsozialismus zu verstehen. Es handelt sich dabei um die Geschichtsthesen, den Aufsatz, den Kunstwerkaufsatz und einen Text, der Kritik der Gewalt heißt. Ich habe eben schon gehört, dass einige wirklich hier schon seit Montag sind und schon viel mitgemacht haben. Das heißt, ihr kennt vielleicht auch einfach diese Texte. Vielleicht, ich würde gerne mal einmal ganz kurz abfragen, wer welchen Text kennt, einfach um so einen Eindruck zu kriegen. Wer kennt denn die Geschichtsthesen oder hat schon mal was über diese Geschichtsthesen gehört? Wer kennt den Kunstwerkaufsatz und den Text Kritik der Gewalt? Okay, perfekt. Also ungefähr die Hälfte jeweils. Vielen Dank. Wer diese Texte kennt oder darüber schon mal was gehört hat, der weiß, dass es in diesem Text um den Nationalsozialismus, in den allen Texten im Nationalsozialismus eigentlich nur um Rande geht, wenn überhaupt. Und es geht mir auch überhaupt gar nicht darum, jetzt irgendwie alle Texte zu in Gänze oder alle Themen, die darin verhandelt werden, in irgendeiner Weise zu verstanden zu haben und erklären zu können. Das ist auf gar keinen Fall der Fall, sondern es geht mir um so bestimmte Passagen in diesen Texten, in denen eine Erkenntnis formuliert wird, von der ich glaube, dass es lohnt, sie für die NS-Forschung zu Rate zu ziehen oder die auch genutzt wurde dafür. Der Forschungskontext, damit habe ich angefangen, ist meine Dissertation zur nationalsozialistischen Arbeitsauffassung, also dem, was man vielleicht deutsche Arbeiten nennt, die Vorstellung, die Deutschen arbeiten auf eine ganz besondere Art und Weise, ganz anders als in Anführungszeichen der Jude. Das ist ein langer Topos, ein alter Topos, der im 19. Jahrhundert entsteht und durch den Nationalsozialismus angeeignet wird. Das ist das, womit ich mich quasi in meiner Dissertation beschäftigt habe. Und die habe ich mit Absicht an die Schnittstelle von Sozialphilosophie und Geschichtswissenschaft an dieser Schnittstelle platziert, um die NS-Forschung und die Tradition der kritischen Theorie aufeinander beziehen zu können. Walter Benjamin kommt in der Doktorarbeit selber definitiv an weniger Stellen vor, als das mit Adorno zum Beispiel ist, aber er spielt an einigen Stellen eine wichtige Rolle und teilweise ist das sozusagen hier in den Vortrag geflossen. Ich würde einfach mal anfangen mit dem ersten Text, also über den Begriff der Geschichte heißt der Text. Mir schien es jetzt für den Vortrag auch nochmal naheliegend, den Text zu Rate zu ziehen. Der Text wurde geschrieben 1940. Es ist also Benjamins letzter Text, von dem er in einem Brief an Gretel Adorno schreibt, dass er gar nicht zur Veröffentlichung gedacht war. Er redet davon, das würde enthusiastischem Missverständnis Tür und Tor öffnen, hat dann aber trotzdem wohl an einer französischen Übersetzung gearbeitet. Veröffentlicht wurde der Text natürlich trotzdem, das wisst ihr alle, posthum und er kam erstmals 1942, wurde er herausgebracht vom besagten Institut für Sozialforschung und diese sogenannten Geschichtsthesen oder der Text über den Begriff der Geschichte sind vielleicht auch Benjamins berühmtestes Werk geworden. Das liegt sicherlich auch daran, dass diese Thesen die beiden kontrovers zueinander stehenden Rezeptionsstränge, die es nach 1900 oder in der Nachkriegszeit gab, in sich enthalten. Also einerseits gibt es da Benjamin als Theologen, als Messianist. Ich glaube, darüber gab es auch schon einen Vortrag gestern. Und andererseits gibt es da Benjamin als Marxist. Und es gibt dann in dieser Rezeptionsgeschichte von Benjamin ja eine lange Debatte darüber, was er jetzt ist, ob da beides ist oder ob er nur das eine ist oder das andere. Da sind vielleicht die Protagonisten dieses Streits Gershom Scholem auf der Seite des Benjamin als Theologe oder Messianist und Bertolt Brecht auf der anderen Seite Benjamin als Marxist und vielleicht kann man sagen, Adorno hat versucht, das so ein bisschen zusammenzudenken. So zusammenzudenken, wie es wahrscheinlich bei Benjamin auch ist. Der zeitliche Kontext, das war quasi mein Ausgangspunkt. Benjamin schreibt 1940 diesen Text über den Begriff der Geschichte. Das hat für mich nahegelegt, dass es in diesem Text um den Nationalsozialismus gehen muss. Die Geschichtsthesen helfen aber, das ist quasi der kleine Spoiler, so meine ich, gar nicht so sehr, um den NS zu verstehen, sondern vielmehr dazu, die Niederlage, die der Aufstieg des Nationalsozialismus bedeutet hat, zu reflektieren. Und was Benjamin da macht, ist versuchen zu überlegen, was Konsequenzen aus dieser Niederlage sein können. Das will ich kurz ausführen. Diese Thesen entstanden unmittelbar unter dem Eindruck des Anfangs des Zweiten Weltkriegs und wurden dann zwischen Februar und April 1940 verfasst. Das heißt auch unmittelbar unter dem Eindruck des Hitler-Stalin-Pakts. Die Thesen sind geprägt, wer da schon mal reingeguckt hat, der weiß das, von pessimistischen oder so dystopischen Bildern. Es geht ganz viel um Katastrophe, um Trümmer und versuchen trotzdem einen Ausweg zu denken. indem sie sowas versuchen, wie eine andere Vergangenheit denkbar zu machen, die eine andere Gegenwart und eine andere Zukunft denkbar machen würde. Die Leitfrage wurde mal so beschrieben, es gibt so einen von Burkhard Lindner ein Buch, das heißt Benjamin-Handbuch, da haben viele wichtige Benjamin-Exegetinnen sozusagen die jeweiligen Texte so exegiert und überlegt, worum es da gehen könnte, und man darf sich nichts vormachen, das ist kein Lexikon, die Leute formulieren nicht aus einem neutralen Punkt raus, sondern die präsentieren da ihre Benjamin-Interpretation sozusagen. Und Jean-Marie Gagnebin, eine Philosophin, die in Brasilien lebt seit vielen Jahren, hat die Leitfrage dieser Geschichtsthesen mal so oft reformuliert in diesem Buch: Wie ist das wahre Bild der Vergangenheit zu konstruieren, das nicht nur ein anderes Verhältnis zur Vergangenheit ermöglichen soll, sondern untrennbar damit verbunden auch ein anderes Verhältnis der historischen Subjekte zu ihrer Gegenwart. Das heißt, in diesen Geschichtsthesen geht es um die Frage des Verhältnisses von Vergangenheit und Gegenwart. Die Idee ist, ein anderes Bild von Vergangenheit würde uns auch ein anderes Verhältnis zur Gegenwart schaffen. Es geht Benjamin also um sowas wie die Gegenwart transformierende Erinnerung. Der Begriff bei ihm ist Eingedenken. Benjamin schreibt zum Beispiel, das bebildert das ganz gut: Auch die Toten werden vor dem Feind, wenn er siegt, nicht sicher sein, und dieser Feind hat zu siegen nicht aufgehört. Im Gegenteil muss man sagen, als Benjamin das schreibt, hat der Feind gerade erst angefangen zu siegen. Hier mal meine Karte, dass man sich mal vorstellen kann, in welcher historischen Moment Benjamin das schreibt. Die linke Karte ist vom Dezember 1939, blau ist denn sozusagen die Nationalsozialisten, rot sind die Alliierten und grün ist die Sowjetunion, und rechts ist der Dezember 1940. Also man sieht, dass diese Phase des Zweiten Weltkriegs sozusagen eine ist, wo die Nationalsozialisten sehr schnell sehr viele Länder einnehmen können. Das ist, denke ich, auch der Kontext dieses Satzes. Es geht in diesen, es sind insgesamt 18 Thesen, und es gibt dann noch zwei Anhänge in der Gesamtausgabe, die heißen A und B. Geht es motivisch um eine Kritik des Fortschrittsbegriffs, der vulgärmarxistische Arbeitsbegriff kommt vor, es geht um den Versuch der Verortung im Kampf gegen den Faschismus, um eine Reflexion auf die Rolle des Geschichtsschreibers, der spielt eine Rolle in dem Text. Und es geht um sowas wie den Versuch, einen eigenen historischen Materialismus zu entwerfen, in dem jüdisch-messianistische Motive eine Rolle spielen. Die Bilder sind Paul Klees Angelus Novus, das kennen bestimmt einige. Es gibt auch den Tigersprung in die Vergangenheit, der kommt aus diesem Text, und das beginnt mit diesem Bucklicht-Männlein im Schachautomaten. Das sind so die, wer da schon mal reingeguckt hat, der kann sich bestimmt erinnern an diese Bilder. Und ein Thema, und das ist das Relevante sozusagen für mich, durchzieht diese Geschichtsthesen, nämlich die Kritik an dem Fortschrittsbegriff. Also der Vorstellung, dass die Weltgeschichte tendenziell zu einem Besseren führen wird. Ich wurde eben gerade daran erinnert, dass Hegel heute 250 Jahre alt geworden wäre, und vielleicht ist tatsächlich die Hegels Philosophie quasi der Höhepunkt dieser Idee von eines Fortschrittsoptimismus, die ja bekanntlich auch Adorno später scharf kritisiert hat und mit seinem Begriff der negativen Dialektik versucht, so einen Kontrapunkt zu setzen zu der, von der er glaubt, positiven Dialektik von Hegel. Das gemeinsame Hauptwerk von Adorno und Horkheimer, das werden einige vielleicht schon mal gehört haben, die Dialektik der Aufklärung oder schon gelesen haben, das ist der systematische Versuch, diese Fortschrittskritik, und ich glaube, die Benjamin hier vorbereitet hat, auszuformulieren. Dort heißt es ganz am Anfang: Was wir uns vorgesetzt hatten, war tatsächlich nichts weniger als die Erkenntnis, warum die Menschheit, anstatt in einem wahrhaft menschlichen Zustand einzutreten, in eine neue Art von Barbarei versinkt. Ich würde sagen, das ist implizit auch eine Kritik an Hegel oder an einer bestimmten Hegel-Lesart und wahrscheinlich auch an einer bestimmten Lesart oder einem bestimmten Teil von Marx oder dem Traditionsmarxismus. Und es ist eine geschichtsphilosophische Einsicht, von der ich glaube, dass sie die aus Benjamins Geschichtsthesen übernommen haben. Benjamin kritisiert nämlich in der These 11 den vulgärmarxistischen Arbeitsbegriff, der nur die Fortschritte der Naturbeherrschung, aber nicht die Rückschritte der Gesellschaft wahrhaben will. Und das ist meiner Ansicht nach in einem Satz die Kernthese der Dialektik der Aufklärung. Also gesehen wird, dass jeder Fortschritt in der Naturbeherrschung immer auch die Beherrschung der eigenen Natur, der zweiten Natur sozusagen, mit sich bringt und deshalb immer auch gesellschaftliche Beherrschung ist. Und auf diese Dialektik muss man sozusagen reflektieren. Das versuchen Adorno und Horkheimer in diesem Buch. Benjamins These arbeitet sich tatsächlich an der Sozialdemokratie ab, das sagt er explizit. Die trage seit jeher den Konformismus in sich. Diese Autorin Jean-Marie Gagné-Bin, die ich vorhin schon zitiert habe, bezeichnet das als ungeschickten Versuch, weil die kommunistischen Parteien der Zeit ausgelassen worden sind. Aber sie argumentiert dafür zu sagen, oder auch aus dem, sie argumentiert so, dass sie sagt, die Sprache in diesen Geschichtsthesen, also diese ganzen Motive, die so messianistischer, religiöser Art sind, die Terminologie, die hat auch was zu tun mit genau dieser Kritik, die in dieser These formuliert wird, nämlich es ist der Versuch, eine Sprache zu finden, die noch nicht korrumpiert ist. Es ist der Versuch, eine Sprache zu finden, die das, so sagt sie, notwendige Alteritätsdenken, also dass man was anderes denken kann, sozusagen möglich macht. Es gibt nichts, schreibt Benjamin in dieser These, was die deutsche Arbeiterschaft in dem Grade korrumpiert hat, wie die Meinung, sie schwimme mit dem Strom. Und diese Idee erwächst, laut Benjamin, aus dem Arbeitsbegriff der Sozialdemokratie, der ist angeblich, also interpretiert das Benjamin, der ist angelegt schon im Gotha-Programm, diese Idee, und wird später von Josef Dietzgen, einem sozialdemokratischen Intellektuellen, wiederholt in einem Satz, der auch in Benjamins Thesen vorkommt, nämlich Arbeit heißt der Heiland der neueren Zeit. Und Benjamin sagt dann, dass da eigentlich schon all die technokratischen Züge aufgewiesen seien, die später, so sagt er, im Faschismus begegnen werden. Dieser Arbeitsbegriff, der propagiert nämlich nichts weniger als die Ausbeutung der Natur und da auch nochmal der Natur, das bringt Benjamin das Gegenkategorie, sozusagen die Gegenkategorie zu, die Arbeit ist die Natur, was immer so eine Substantialisierung darstellt. Und dieser Arbeitsbegriff propagiert quasi die Ausbeutung dieser Natur, der Natur, aber ohne zu sehen, dass damit eben auch gesellschaftlicher Rückschritt verbunden sein kann. Ich glaube, diese Diagnose, dass die deutsche Arbeiterschaft sich in dem Maße korrumpiert hat, wie sie glaubte, mit dem Strom zu schwimmen, ist erkenntnisreich für eine Untersuchung des Nationalsozialismus oder genauer für eine Untersuchung der ersten Wochen nach der Machtübergabe an die Nationalsozialisten. Das will ich kurz ausführen. Die NS-Regierung hat relativ schnell, nachdem sie an der Macht war, verkündet, dass der 1. Mai staatlicher Feiertag wird und damit eine lange Forderung aus der Arbeiterbewegung sich zu eigen gemacht. Es ist sicherlich auch der Versuch gewesen, die Arbeiterinnenbewegung einzuhegen. Und in diesem entscheidenden Moment haben die Gewerkschaften auf Anpassung gesetzt. In der NS-Forschung wird deshalb vom Höhe- und zugleich Schlusspunkt der gewerkschaftlichen Anpassungspolitik gesprochen. Ian Kershaw, ein sehr berühmter NS-Forscher, geht davon aus, schreibt, dass der Allgemeine Deutsche Gewerkschaftsbund umfassend an den Mai-Feierlichkeiten beteiligt war. Weil zu dieser Verkündung, dass es ein staatlicher Feiertag wird, wurde quasi auch verkündet, dass es offizielle Feierlichkeiten geben wird. In Berlin war die Hauptkundgebung und es gab noch in ganz vielen anderen Städten, aus Frankfurt habe ich mir das mal angeguckt, gab es weitere Kundgebungen und Aufmärsche, also Demonstrationen, die dann quasi staatlich sozusagen organisiert worden waren. Und die Frage war, wie verhält man sich dazu? Und wenn man sich anguckt, wer am 1. Mai 1933 alles dazu aufgerufen hat, dann sind das wirklich hunderte Verbände, also auch sowas wie die Taxi-Innung, Metzgerei-Innung, solche Gruppen sind da auch dabei, aber eben auch die Gewerkschaften, die gesagt haben, also der ADGB und die christlichen Gewerkschaften, die gesagt haben, man versucht da sozusagen auch Einfluss zu nehmen. Die Gewerkschaften haben dann auch, die ADGB und die christlichen Gewerkschaften, haben dann auch die Einführung dieses Feiertags erstmal begrüßt, ohne zu sehen, dass das nur das Zuckerbrot ist. Die Peitsche folgte direkt am Folgetag, nämlich am 2. Mai. Da hat die sogenannte Aktion zum Schutz der deutschen Arbeit die Gewerkschaftshäuser überfallen, Funktionäre verhaftet, die Häuser besetzt und die Vermögen eingezogen. Und das war quasi das Ende der freien Gewerkschaften. Deshalb ist es der Höhe- und zugleich der Schlusspunkt der gewerkschaftlichen Anpassungspolitik. Der Allgemeine Deutsche Gewerkschaftsbund, der schrieb am 15. April 1933, also 2 Wochen vor dem Tag, Zitat, wir begrüßen es, dass die Reichsregierung diesen neuen Tag zum gesetzlichen Feiertag der nationalen Arbeit, zum deutschen Volksfeiertag erklärt hat. An diesem Tag soll nach der amtlichen Ankündigung der deutsche Arbeiter im Mittelpunkt der Feier stehen. Es gibt noch einen krasseren Anbiederungsversuch, den Walter Pahl gemacht hat. Er war der Leiter der Zentralstelle für den Freiwilligen Arbeitsdienst beim ADGB. Das wird hier zitiert, habe ich zitiert von Schneider, der hat ein Buch geschrieben, das heißt Unterm Hakenkreuz. Schneider schreibt, am 1. Mai, so schrieb Pahl, bekenne sich die Nation, jetzt geht's los, was Pahl schreibt, zum Arbeiter als ihrer tragenden Gestalt und zum Sozialismus. Vom Nationalsozialismus unterschied uns keine andere Rangordnung der Werte Nation und Sozialismus, sondern lediglich eine andere Prioritätsordnung. Wir wollten erst den Sozialismus, um die Nation zu gestalten, Der Nationalsozialismus forderte und verwirklichte jetzt die Einheit der Nation, um auf diesem breiten und festen Fundament den deutschen Sozialismus aufzubauen. Das war sicherlich eine fatale Fehleinschätzung, so zu tun, als ginge es hier nur um eine unterschiedliche Prioritätensetzung. Mit Benjamin könnte man vielleicht sagen, dass das Ausdruck des Glaubens war, man müsse mit der Zeit schwimmen und, vielleicht noch stärker formuliert, die Zeit sei auf unserer, also auf der eigenen Seite, wie das vielleicht ein sehr kruder historischer Materialismus, ein sehr starker Glaube an den Fortschritt sozusagen mit sich bringt. Ich glaube, was Benjamin richtig gesehen hat, ist, dass dieser Fortschrittsglaube, der nicht nur den Traditionsmarxismus, sondern auf eine Art ja auch das Bürgerliche, also den Liberalismus prägt, insbesondere verbunden mit einer Überhöhung von Arbeit, die Benjamin hier ganz klar benennt, dem Faschismus gewissermaßen nichts entgegenzusetzen hatte und damit quasi verlieren musste. Und zwar aus zwei Gründen. Die Überhöhung von Arbeit, also zum Beispiel in der Idee, Arbeit sei der Heiland unserer Zeit, wie das Dietzgen gesagt hat, unterschätzt die Macht der Aktivierung durch Arbeit, das heißt die Macht, die die Anrufung der Mitarbeit bedeutete. Und das ist genau das, was die Nationalsozialisten in den Jahren danach machen und sich zunutze machen. Und zweitens, in der Überhöhung von Arbeit, wie der Idee, der Arbeit ist der Heiland unserer Zeit sozusagen, sind sich Sozialismus und Nationalsozialismus an diesem historischen Punkt einig. Da besteht sozusagen ein gemeinsamer Punkt. Natürlich ist das unterschiedlich aufgeladen, aber die Überhöhung sozusagen ist ähnlich und führt eben dazu, dass man glauben konnte, es wäre nur eine unterschiedliche Prioritätensetzung, die hier zu setzen ist. Nach der Niederlage gegen den Nationalsozialismus, also im Jahr 1940, nochmal 7 Jahre später, erscheint dann die Geschichte Benjamin und Benjamins Angelus Novus, dafür steht das Bild, als eine einzige Katastrophe, so heißt es in den Geschichtsthesen, die unablässig Trümmer auf Trümmer häuft, sodass Benjamin sagt, der Ausnahmezustand ist eigentlich die Regel geworden und was man tun muss, ist die Herbeiführung des wirklichen Ausnahmezustands zu forcieren, durch den sich dann, so Benjamin, unsere Position im Kampf gegen den Faschismus verbessern würde. Wie gesagt, die Geschichtsthesen sind meiner Ansicht nach eine Reflexion auf die Niederlage der Linken und die Frage, welche Konsequenzen man daraus ziehen muss, um am Ende dann vielleicht doch noch die Notbremse ziehen zu können, die die Revolution nach Benjamin darstellt. Also es gibt da dieses Bild, dass er sagt, Marx dachte sich die Revolution als Lokomotive, und wo man ans Steuer muss, und faktisch geht es aber darum, die Notbremse zu ziehen. Das trägt wahrscheinlich aber, das alles, was ich jetzt erklärt habe oder erzählt habe, noch gar nicht so viel bei, um den Nationalsozialismus zu verstehen. Es sind zwei ältere Texte, die ich mir angucken will, die dazu vielleicht ein bisschen mehr beitragen. Der Aufsatz Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit ist ein sehr berühmter Aufsatz von Benjamin, wird morgen ja auch nochmal ausgiebig, wenn ich das richtig gesehen habe, um 11 Uhr besprochen und erklärt. Und der Aufsatz versucht, das ist ungefähr 40 Seiten lang und besteht auch wieder aus solchen Thesen, die mit römischen Ziffern überschrieben sind, versucht, im Vorwort heißt es so, eine Kunsttheorie zu entwickeln, die für den Faschismus unbrauchbar ist, aber die man nutzen könnte für revolutionäre Forderungen. Das ist sozusagen der Kontext der Überlegung in diesem Text. Der Text ist 1935 geschrieben und wurde dann für die Veröffentlichung zweimal umgeschrieben. Und mir geht es genau um eine Passage, die in dieser Umschreibung sich tatsächlich verändert hat. Und da ist die relevante Umarbeitung zwischen Ende 35 und Anfang Februar 1936 passiert und wahrscheinlich zurückgegangen auf eine Diskussion mit Max Horkheimer. Es geht um die Überarbeitung zwischen der ersten Fassung und der zweiten, von der man lange nicht wusste, dass es die gibt. Die galt als verschollen, bis sie im Max-Horkheimer-Archiv wieder aufgetaucht ist. Für diejenigen, die den Text gar nicht kennen, also es geht in diesem Text, der Titel sagt es eigentlich schon ganz gut, es geht ums Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Benjamin versucht, sowas wie den Wandel der Kunst und die Entwicklung, die Kunst gemacht hat in den letzten Hunderten oder Tausenden Jahren, zu reflektieren. Und es hat was zu tun, glaubt er, mit der Technik. Die Einführung von Technik verändert die Kunst sozusagen. Und insbesondere eine Technik, die Kunstwerke reproduzierbar macht, wo Kunstwerke quasi nicht mehr ein Gemälde sind, was einmal gemalt worden ist und dann irgendwo hängt, sondern jetzt plötzlich an verschiedenen Orten sichtbar ist. Also die Fotografie zum Beispiel funktioniert sozusagen ganz anders als so ein Ölgemälde. Benjamin konstatiert in dieser Kunsttheorie, das können andere hier im Raum vielleicht sogar noch viel besser zusammenfassen, worum es da geht, also ohne Frage, das können wir gerne noch nachholen in der Diskussion, konstatiert er einen Wegfall dessen, was er die Aura nennt. Also die Aura ist quasi die Einzigartigkeit, diese Besonderheit von so einem Kunstwerk, was nicht reproduzierbar ist. Und die verschwindet sozusagen tendenziell dadurch, dass die Kunstwerke reproduzierbar werden. Und er sagt dann, der aktuellste und am weitesten fortgeschrittenste Punkt dieses Wegfalls ist der Film, wo es quasi gar nicht mehr eigentlich so ein Original gibt, sondern eigentlich sind alles Originale oder Kopien. Und Benjamin geht es dann darum, darauf zu reflektieren, was das eigentlich für Konsequenzen hat für die Erfahrung, die man macht, wenn man Kunstwerke sich anschaut. Welche Rolle damit Kunst auch spielt in der Gesellschaft und wie man darauf reagiert sozusagen. Erstens, wie reagiert der Faschismus darauf? Der macht sich das zunutze, also Radio und Film sind ganz wichtig für die Nationalsozialisten. Also schon ganz, ganz früh, schon 1933, diese erste Mai-Rede wurde ins Radio übertragen. Da sage ich gleich noch was dazu. Und genau, Benjamin hat jetzt die Idee, implizit zu reflektieren, was machen die Faschisten mit dieser neuen Technik und explizit sich anzuschauen, was könnte so eine Art revolutionärer Umgang damit sein. Es geht im Haupttext eigentlich erst gegen Ende explizit um den Faschismus. Nämlich in der zweiten Fassung heißt das noch Abschnitt 19 und in der dritten Fassung, das ist die publiziert worden ist, heißt das Nachwort. Und darin geht es um die Ästhetik des Kriegs und Benjamin steht hier fast schon prophetisch, also es ist von 35, 36, was für eine mobilisierende Kraft der Krieg und die Kriegswirtschaft hat und haben wird, wenn er schreibt, der Krieg und nur der Krieg macht es möglich, Massenbewegungen größten Maßstabs unter Wahrung der überkommenen Eigentumsverhältnisse ein Ziel zu geben. Benjamin hat recht behalten, der Krieg war das Ziel, um die nationalsozialistische Volksgemeinschaft zu schaffen. Das konnte man offensichtlich hier schon klipp und klar sehen. Und das Mittel dafür war der Ausschluss, war Internierung, war die Ausbürgerung, Verfolgung, war Repression und dann später eben auch die Vernichtung von Menschen, von Jüdinnen und Juden, von Sinti und Roma, von sogenannten Arbeitsscheuen oder sogenannten Asozialen, von Menschen mit Beeinträchtigungen. Und alle diese Kategorien haben immer auch was zu tun mit der Haltung, die der Nationalsozialismus zur Arbeit formuliert. Am Ende dieses Texts, also im Nachwort, schreibt Benjamin dann diese berühmte Erkenntnis auf, dass der Faschismus eine Ästhetisierung des Politischen oder der Politik bedeutet. Und schlussfolgert dann, der Kommunismus muss darauf mit der Politisierung der Ästhetik antworten. Die Prämisse ist sicherlich richtig und davon haben ganz viele Leute was gelernt über den Nationalsozialismus. Die Schlussfolgerung ist aber umstritten, das wissen wahrscheinlich auch einige. Also der Text ist definitiv entstanden auch unter dem Einfluss seiner Freundschaft zu Bertolt Brecht und der hat ein ganz anderes Verhältnis zur Kunst, als das Adorno zum Beispiel hat. Da gab es immer eine Debatte darüber, wie verhält man sich da. Das aber nur zum Kontext. Es ist jetzt eine Passage kurz vor der Passage, die ich gerade zitiert habe, vor der mit dem Krieg, die ich mir noch ein bisschen intensiver anschauen will. Da heißt es, der Faschismus versucht, die neu entstandenen proletarisierten Massen zu organisieren, ohne die Eigentumsverhältnisse, auf deren Beseitigung sie hindrängen, anzutasten. Er sieht sein Heil darin, die Massen zu ihrem Ausdruck beileibe nicht zu ihrem Recht kommen zu lassen. Es ist diese Unterscheidung zwischen zum Ausdruck bringen und nicht zum Recht kommen lassen, die, wie ich glaube, erkenntnisreich ist, um zu verstehen, wie der Nationalsozialismus auch gleich zu Anfang und dann lange versucht, den sogenannten deutschen Arbeiter zum Mitmachen zu bewegen. Zwei Beispiele, wie dieser Masse zum Ausdruck verholfen wurde, will ich nennen. Wieder zurück zum 1. Mai 1933. Ich hatte vorhin schon gesagt, es gab damals im gesamten Deutschen Reich Aufrufe dazu, Kundgebungen zu organisieren. In Berlin war das sozusagen die Hauptveranstaltung. Dort gab es einen Sternmarsch an dem Tag. Das heißt, die Leute, es war zwar ein staatlicher Feiertag, aber man musste sich die Lohntüte im Betrieb abholen. Das heißt, die Leute sind erst in den Betrieb, haben die Lohntüte gekriegt. Dann hat oft noch der Betriebsführer eine Rede gehalten und dann gab es einen Sternmarsch aus 6 verschiedenen Richtungen quer durch Berlin mit, man schätzt, so einer Million Personen, die bis zum Tempelhofer Feld geleitet worden sind, um dort dann der Rede von Adolf Hitler zuzuhören. Das ist quasi das Highlight an diesem Tag. Der Lustgarten übrigens, der Ort, wo Attila Hildmann vor einigen Wochen auf sich aufmerksam gemacht hat, spielt auch eine extrem große Rolle. Da hat Hindenburg und Hitler morgens schon eine Veranstaltung gemacht. Also es sind dieselben, es ist Berlin, es sind immer noch dieselben Orte. Und auf diesem Tempelhofer Feld hat Albert Speer dann eine Tribüne gebaut mit Fahnenmasten und da in der Mitte ist dann später Adolf Hitler erschienen und hat eine berühmte Rede gehalten, um die es noch ein paar Mal gehen wird. Und um dieses Spektakel jetzt anschaulich zu machen, braucht es, und das sieht Benjamin in der Fußnote, die auf diesen Satz folgt, braucht es sowas wie ein Apparat, sagt er. Massenbewegungen, schreibt er, stellen sich im Allgemeinen der Apparatur deutlicher dar als dem Blick. Deshalb wurde dieses Spektakel einerseits live im Rundfunk übertragen, also der gesamte Tag von frühmorgens bis spätabends wurde live im Rundfunk übertragen, und man wollte diese Masse anschaulich machen. Und hier ist ein Bild vom 1. Mai 1933, und zwar aus dem Luftschiff, das über dem Tempelhofer Feld geschwebt ist. In dem saß der Radiomoderator, und der hat versucht, live zu der Masse sozusagen zu verdeutlichen, was sie für eine Masse ist. Das ist, glaube ich, ein Punkt, wie die Nationalsozialisten versuchen, so einer Bewegung, so einer Masse zum Ausdruck zu verleihen. Ein anderes Beispiel ist das Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit. Das ist ein Gesetz, das 1934 in Kraft tritt. Und die Sprache, in der gearbeitet wird, verändern soll. Das war die Idee. In diesem Gesetz, also es wird abgekürzt oft als Arbeitsordnungsgesetz. In diesem Gesetz, ich lese einfach mal die ersten zwei Paragraphen vor, sind folgendermaßen. Paragraph 1. Im Betriebe arbeiten der Unternehmer als Führer des Betriebes, die Angestellten und Arbeiter als Gefolgschaft, gemeinsam zur Förderung der Betriebszwecke und zum gemeinen Nutzen von Volk und Staat. Paragraph 2 hat dann zwei Artikel. Der Führer des Betriebes entscheidet der Gefolgschaft gegenüber in allen betrieblichen Angelegenheiten, soweit sie durch dieses Gesetz geregelt werden. Und Artikel 2, er hat für das Wohl der Gefolgschaft zu sorgen. Diese hat ihm die in der Betriebsgemeinschaft begründete Treue zu halten. Was man hier sieht, ist ein sprachlicher Umbau, eine sprachliche Neubesetzung. Der Unternehmer heißt jetzt Betriebsführer, die Belegschaft heißt Gefolgschaft. Und daraus wird auch ein neues Verhältnis abgeleitet. Der Unternehmer, also der Betriebsführer, bestimmt von jetzt an, die Gefolgschaft soll folgen und wird zur Treue angehalten. Dieses Folgen, darum geht, das will ich nur ganz kurz andeuten, darum geht ein relevanter Teil dessen, womit ich mich die letzten Jahre beschäftigt habe, ist hier aber nicht gedacht als ein passiver Gehorsam, als ein passives Ausführen, sondern die Nationalsozialisten stellen sich Folgen vor als eine aktive Form der Mitarbeit. Also es geht ganz viel um so Aktivierungsformeln, und die grenzen das immer explizit ab von Gehorsam und wollen das nicht als Synonyme verstehen. Es gibt von Schelsky, dem berühmten Soziologen, den vielleicht auch einige kennen, ein Buch von 1934. Da spielt das eine wichtige Rolle. Der hat später in 1940 habilitiert zu Thomas Hobbes. Und in beiden diesen Büchern geht es ganz viel um diesen Unterschied, den Hobbes schon gesehen hätte zwischen Gefolgschaft und Gehorsam. Also das Folgen, was hier gedacht ist, ist eben nicht eine Passivierung der Bevölkerung, sondern die Idee ist die Aktivierung. Die Leute sollen mitmachen, sollen sich ihren Beitrag leisten. Die Arbeiter sollen zum Mitarbeiter werden. Was man, glaube ich, in beiden diesen Sachen sieht, also in der Art, wie man ästhetisch versucht, die Masse zum Ausdruck bringen zu lassen, und das, was man hier versucht, an sprachlichem Ausdruck zu schaffen, das ist, glaube ich, was Benjamin in diesem Satz gut zusammengefasst hat. Benjamin fügt dann in diesem Satz hinzu, der Faschismus, also noch einmal der vorherige Satz, der erste sozusagen, der Faschismus versucht, die neu entstandenen proletarisierten Massen zu organisieren, ohne die Eigentumsverhältnisse, auf deren Beseitigung sie hindrängen, anzutasten. Das korrespondiert auch mit dem Satz, den ich eben schon mal ganz kurz zitiert habe, in dem es von überkommenen Eigentumsverhältnissen heißt. Hier zeigt sich Benjamin sicherlich als Marxist, also marxistisch geschult, ist ja auch eine These, glaube ich, die Adorno weiter vertreten hat lange, und die wahrscheinlich auch richtig ist, dass die gesellschaftlichen Verhältnisse eine Eigentumsordnung zementieren, die eigentlich historisch überholt ist, weil die Produktivkräfte sozusagen schon weiter sind und das Privateigentum an Produktionsmitteln eigentlich aufgegeben werden könnte, so ist das Argument, und weil es nicht aufgegeben wird, daraus entsteht sozusagen unnötiges Unrecht und Leid. Und was man hier von Benjamin lernen kann, ist, dass der Nationalsozialismus zwar so tut, als würde er die Arbeits- und damit Produktionsordnung verändern, aber er geht dabei nie an die Wurzel, er geht sozusagen nie so weit, die Eigentumsverhältnisse anzutasten. Wahrscheinlich der einzige systematische Versuch, die Eigentumsverhältnisse anzutasten, sind tatsächlich die Arisierungen, also der Raub der sozusagen von Jüdinnen und Juden, deren Eigentum das sozusagen einvergemeinschaftet worden ist. Aber es gibt sozusagen die Produktionsmittel gehen im Nationalsozialismus nie an die Arbeitenden über. Also in dem Sinne werden die Eigentumsverhältnisse nicht angetastet. Aber diesen feinen Unterschied zwischen der Änderung der Produktionsordnung und der Eigentumsordnung, den hat Benjamin gewissermaßen selber erst lernen müssen. Vermutlich hat das was zu tun mit diesen Gesprächen, die er mit Max Horkheimer über seine verschiedenen Fassungen geführt hat. Das ist tatsächlich genau der Unterschied, der zwischen der ersten und der zweiten Fassung entsteht. Also in der ersten Fassung, das ist hier noch unten, heißt es noch, Der Faschismus versucht, die neu entstandenen proletarischen Massen zu organisieren, ohne die Produktions- und Eigentumsordnung anzutasten. Und das Produktionsordnung wird sozusagen rausgestrichen. Ich glaube, das ist ganz richtig, weil die Nationalsozialisten durchaus versucht haben, die Produktionsordnung zu verändern, zum Beispiel mit diesem Arbeitsordnungsgesetz. Jetzt zum dritten Text von Benjamin, der noch weiter zurückliegt, zur Kritik der Gewalt. Mit diesem Text hat Werner Hamacher mal versucht, den Nationalsozialismus zu verstehen. Ich weiß nicht, wer Werner Hamacher kennt. Das war ein Frankfurter Literaturtheoretiker, ein Freund von Jacques Derrida und Giorgio Agamben, der sich immer wieder in seinem Werk auf Walter Benjamin bezogen hat. Der ist vor 2 Jahren gestorben in Frankfurt, war lange dort Professor für allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft, hat Bücher über Porzellan geschrieben, promoviert zu Kant, glaube ich, die Nietzsche-Ausgabe herausgegeben, also ganz viel gemacht, aber Benjamin spielt in seinem Werk immer wieder eine zentrale Rolle. Dieser Werner Hamacher, also guter Freund von Derrida und Giorgio Agamben, wer die kennt, weiß, wie die schreiben. Hamacher schreibt auch so, dass das Werk ist ziemlich unzugänglich und sehr sozusagen schwierig, also vielleicht so ein bisschen wie Benjamin. Und in den 1990er Jahren hat er einen wichtigen Text geschrieben über die nationalsozialistische Arbeitsauffassung. Der Text heißt Arbeiten durcharbeiten. Und darin analysiert Werner Hamacher die Arbeitsbegriffe von Hitler, von Heidegger und von Jünger, von denen er glaubt, dass sie zusammen den faschistischen Arbeitsbegriff ausmachen. Und dem stellt er dann in diesem Text den Versuch gegenüber, sowas wie einen nicht-faschistischen Arbeitsbegriff zu formulieren. Und diesen faschistischen Arbeitsbegriff, den, darum geht es gleich noch mehr, charakterisiert er als geschlossenen, als nur sich selbst reproduzierenden und setzt dem gegenüber diese nicht-faschistische Arbeit, die er mit Offenheit, mit dem Aussetzen, mit der Möglichkeit, was Neues zu denken und in die Welt zu bringen, identifiziert. Und diese Unterscheidung, die hat er gewissermaßen von Walter Benjamin übernommen. Nicht die Unterscheidung zwischen faschistischer und nicht-faschistischer Arbeit, die Unterscheidung zwischen Schließung und Öffnung auf der einen Seite. Das, bei Hamacher kann man das nachweisen, dass das sozusagen aus seiner Lektüre von verschiedenen Texten von Benjamin kommt, unter anderem dem Text zur Kritik der Gewalt. Ich habe letztes Jahr meine Konferenz organisiert in Berlin am Zentrum für Antisemitismusforschung. Da hat das ein Literaturtheoretiker namens Jörn Etzold versucht, systematisch nochmal so richtig nachzuweisen, wie man das, dass man das beweisen kann, dass das eine was mit dem anderen zu tun hat. Dieser Text zur Kritik der Gewalt ist älter als die anderen beiden Texte und vielleicht auch noch ein bisschen unbekannter, ich weiß nicht genau. Der steht 1920-21 und kann sicherlich als Reflexion auch auf die Novemberrevolution gelesen werden. Es geht in dem Text, so hat das mal Axel Honneth reformuliert, nämlich genau in diesem Handbuch schreibt er den Text über diesen Text zur Kritik der Gewalt. Es geht in dem Text, sagt er, um Folgendes. Moment, wo ist Axel Honneth? Hier? Nee. Habe ich nicht drin, sorry, da muss ich kurz vorlesen. Nee, da ist noch ein anderes von. Also er sagt, eigentlich geht es um die Frage, welche Gewalt ist legitim? Also, welche Gewalt kann für sich beanspruchen, legitim zu sein? Und Honneth sagt, der Hintergrund ist, sind die November, also die Reflexion auf die Novemberrevolution. Es geht also auch um die Frage, gibt es sowas wie legitime Gewalt oder gibt es das nicht? Es geht in diesem Text ganz viel um die Begriffe Recht und Gerechtigkeit. Und Benjamin unterscheidet dann im Laufe des Textes, das nur um so einen Eindruck davon zu geben, worum es in dem Text geht, zwischen rechtssetzender und rechtserhaltender Gewalt, also ein Recht, das quasi die bestehende Ordnung sozusagen erhält, ist rechtserhaltend, und ein Recht, das diese Rechtsordnung immer so tendenziell ein bisschen erweitert, ist rechtssetzend. Und er sagt, dass gerade in der Polizei diese beiden Elemente eine gespenstische Vermischung erfahren würden. Und nur eine Fußnote, Daniel Leuk, ein Frankfurter Philosoph, der bei Honneth auch promoviert hat, mittlerweile Professor in Amsterdam ist, der leitet, macht ganz viel zur Polizeikritik und ganz viel kommt genau aus diesen Passagen von zur Kritik der Gewalt. Um dann aber zu unterscheiden, was ist gewaltvoll und was nicht, versucht Benjamin das Verhältnis zwischen Mittel und Zweck auf das Verhältnis zwischen Mittel und Zweck zu reflektieren. Man würde vielleicht ganz klassisch, so geht es quasi auch los, ja sagen, bestimmte Mittel sind für bestimmte Zwecke legitim und andere nicht. Und dann kann man sagen, das ist gewaltvoll, wenn das Mittel nicht zum Zweck passt oder nicht. Und Benjamin sagt in diesem Text, eigentlich ist es grundsätzlich, wenn man ein Mittel anwendet für einen Zweck, dann ist das gewaltvoll. Und Situationen, in denen ein Mittel angewendet wird, zwecklos, das ist sozusagen gewaltlos. So ist quasi die Unterscheidung von Benjamin in diesem Text. Ein Beispiel bei ihm ist die freiwillige Übereinkunft. Das ist gewaltlos. Die Leute einigen sich sozusagen, ohne dass es einen Zweck gibt. Wenn man jemanden überredet, ist es gewaltvoll. Das ist wie immer bei Benjamin, man beginnt mit so Begriffen, die man kennt, und dann verschiebt er die irgendwie und man fragt sich, okay. Gleich gibt es noch zwei konkretere Beispiele, an denen das vielleicht ein bisschen klarer wird. Benjamin geht deshalb dann so weit, dass er sagt, nur ein reines Mittel, das nämlich für keinen Zweck getan wird, ist gewaltlos. Und wie so oft in Texten von Benjamin werden diese politischen Kategorien dann im Zuge des Textes zu religiösen oder messianistischen oder jüdischen, also jedenfalls so als in der Kategorie aufgeladen. Es geht deshalb in dem Text am Ende auch um die mythische Gewalt und die göttliche Gewalt. Honneth spricht deshalb auch von einem religionsphilosophischen Traktat, das man vielleicht erstmal gar nicht vermuten würde, wenn man anfängt, diesen Text zu lesen. Die Idee ist, dass die mythische Gewalt eine Gewalt ist, die schicksalhaft ist, die Mittel zum Zweck hat, die Benjamin mit Unreinheit identifiziert, um demgegenüber sowas wie eine göttliche Gewalt zu denken, die ist rein und selbstzweckhaft. Das ist sozusagen seine Idee. Und in einer Passage dieses Textes unterscheidet Benjamin zwischen dem politischen und dem proletarischen Generalstreik. Das ist quasi das, was für Werner Hamacher und was ich jetzt ein bisschen ausführen will, was die Passagen sind, wo sich diese Figur sozusagen entsteht. Die Unterscheidung ist quasi die Blaupause für Hamachers Argument. Der politische Generalstreik, so Benjamin, der wird getan, um Bedingungen durchzusetzen. Also um die Staatsgewalt zu verändern, um äußerliche, sagt er, Modifikationen der Arbeitsbedingungen zu erwirken. Und wenn die erwirkt sind, dann geht man quasi wieder dann hört man auf zu streiken und geht zurück an die Arbeit. So ist sozusagen die Idee. Benjamin schreibt auch an einer Stelle, das sei die Formel der verflossenen deutschen Revolution. Also er glaubt, dass das ist, was in der Novemberrevolution passiert ist. Und dagegen versucht Benjamin jetzt den Begriff des proletarischen Generalstreiks stark zu machen und definiert das folgendermaßen. Der proletarische Generalstreik geschieht nicht in der Bereitschaft, nach äußerlichen Konzessionen und irgendwelcher Modifikation der Arbeitsbedingungen wieder die Arbeit aufzunehmen, sondern im Entschluss, nur eine gänzlich veränderte Arbeit, eine nicht staatlich erzwungene, wieder aufzunehmen, ein Umsturz, den diese Art des Streiks nicht sowohl veranlasst als vielmehr vollzieht. Dieser proletarische Generalstreik wäre laut Benjamin ein reines Mittel, der dient keinem Zweck, außer sozusagen sich selbst und ist deshalb in diesem Text als gewaltlos kategorisiert. Benjamin überträgt dann auch in dem Text diese Gegenüberstellung auf seinen Revolutionsbegriff. Axel Honneth hat das so zusammengefasst. Die Revolution, die Benjamin vor Augen hat, darf nicht als eine bloß politische Umwälzung vorgestellt werden. Auch ist an ihr nicht der Aspekt eines Umsturzes der privatkapitalistischen Verhältnisse von vordringlicher Bedeutung. Was Benjamin hier im Sinn hat und was den heimlichen Zielpunkt seines ganzen Artikels bildet, ist vielmehr die Idee einer gleichsam kulturellen Revolution, die das seit Jahrhunderten etablierte System der Rechtsverhältnisse insgesamt zum Umsturz bringen würde. Also vielleicht kann man sagen, es geht Benjamin, so die Lesart, ums Ganze. Was für die folgende Überlegung jetzt, die ich mit Werner Hamacher anstellen will, relevant ist, ist, es geht um einen radikalen Umsturz, um etwas Neues zu schaffen. Also es geht Benjamin in diesem Text nicht darum, ein neues Rechtsverhältnis zu etablieren, sondern das System der Rechtsverhältnisse sozusagen über den Haufen zu werfen. Was auch immer das bedeutet. Also darum geht es ganz viel auch in der Interpretation, dass keiner so genau weiß, was man damit eigentlich, was das heißt oder wie man das zu interpretieren hat. Da gibt es große Streits drüber. Die Idee ist quasi, der radikale Umsturz bringt was Neues und alles andere ist immer nur die Modifikation des Immergleichen. Und genau diese Gegenüberstellung benutzt Werner Hamacher in diesem Text, um den nationalsozialistischen Arbeitsbegriff zu verstehen. Das, was der politische Streik macht, ist eine Wiederholung, so die Idee. Er stellt quasi nur anders her, was immer schon da ist. Also er ändert die Machtverhältnisse. Dagegen kann der proletarische Generalstreik etwas Neues schaffen. Es ist also der Unterschied, so Hamacher, zwischen Öffnung und Schließung. Das eine ist ein geschlossenes System und das andere ist ein System, in dem was Neues passieren kann, das offen ist. Diese Gegenüberstellung benutzt Hamacher tatsächlich an 3, 4 verschiedenen Texten und in einem sozusagen bezieht er es auf den Nationalsozialismus. In einem anderen Text formuliert er aus dieser Gegenüberstellung auch eine Kritik an der Theorie des Performativs. Ich weiß nicht, wer das schon kennt, wer das schon mal gehört hat von euch. Also diese Idee, ein performativer Akt, die Theorie ist von John Austin, ist ein Sprechakt, der selbst etwas herstellt. Also bei Judith Butlers Gender Trouble ist das Paradebeispiel dieses Er ist ein Junge oder Es ist ein Junge oder Es ist ein Mädchen. Da wird sozusagen das etwas hergestellt durch den Akt des Sprechens. Die hat das wiederum von Althusser, der das benutzt in seinem Text zu den ideologischen Staatsapparaten, wo er sagt, der Polizist, der schreit, hey, sieh da, und man dreht sich um. Das ist sozusagen ein performativer Akt. Und Hamacher kritisiert diese Art des performativen Akts sozusagen, weil er immer nur herstellen kann, was schon da ist. Der kann quasi nur vorgegebenen Spielregeln folgen. Wenn man also was wirklich Neues, was Revolutionäres denken will oder in die Welt bringen will, dann braucht es irgendwie was anderes. Und das nennt Hamacher affirmativ, also das Gegenteil zu performativ, ist das affirmativ. Das macht er in dem Text, indem er sich zur Kritik der Gewalt auslegt. Und da sagt der proletarische Generalstreik, wie Benjamin sich das vorstellt, das ist das Musterbeispiel. Deshalb heißt der Text auch im Titel affirmativ Streik. Der Text, der für mich relevanter ist und für diesen Vortrag relevanter ist, ist der Text zum Nationalsozialismus, in dem man aber dieselbe Formel gewissermaßen wiederfindet. Der Text heißt Arbeiten, Durcharbeiten. Und analysiert Hamacher den Nationalsozialismus und die Arbeitsauffassung des Nationalsozialismus und charakterisiert die mit folgenden Worten. Zwei Zitate, die liegen relativ nah beieinander im Text. Die Arbeit, die Hitler meint, ist nicht Arbeit an der Natur, sondern Arbeit der Natur. Und zwar die Arbeit unserer eigenen Natur. Sie ist die Form der Selbstproduktion des eigenen, des unseren, des Wir. Und so eine halbe Seite später schreibt er, wir selbst also, die Unfreien, machen uns frei. Wir machen uns, wir erarbeiten uns und wir befreien und erlösen uns durch unsere Arbeit. Die Überlegung, die Hamacher jetzt anstellt, ist folgende. Wenn die nationalsozialistische Arbeit nur uns, in Anführungszeichen, herstellt, dann schafft sie ja eigentlich nicht nur das, was schon da ist. Also nichts. Diese paradoxe Vorstellung nimmt er aus Texten von Hitler, in der es darum geht, dass die Volksgemeinschaft sich selbst schaffen soll. Bei Hitler gibt es immer diese Idee, die Volksgemeinschaft ist eigentlich schon da, aber irgendwie verschüttet und muss jetzt wieder hergestellt werden, so wie sie eigentlich schon da ist. Das ist sozusagen so ein Paradox. Und das bezieht jetzt Hamacher wiederum auf den Arbeitsbegriff. Diese Arbeit, die Hitler denkt, so Hamacher, die ist in sich abgeschlossen. Das ist nur Selbstproduktion. Die enthält nichts Neues. Sie ist eben nicht offen für den Gegenstand, auf den sich die Arbeit bezieht. Und stärker noch, das, was man nicht selbst ist, soll auch nicht sein, ist quasi die Regel dieser Arbeit. Und so bezieht Hamacher seine Charakterisierung des Arbeitsbegriffs auch auf die Shoah in folgender Passage. Der Satz Arbeit macht frei ist die Resurrektionsformel der nationalchristlichen nekrovitalistischen Mythologie des Faschismus. Sie definiert Auschwitz als Arbeitsplatz, an dem das Nicht-Eigene, Nicht-Arbeitende und so wird insinuiert, deshalb schon Tote noch einmal zu Tode gebracht wird, damit das Eigene die Arbeitsgesellschaft als ihr eigenes Arbeitsprodukt hervortreten kann. Wir können das gerne in der Diskussion, diese Zitate noch mal ein bisschen genauer angucken. Ihr habt vielleicht jetzt schon ein Gefühl dafür, wie dieser Text geschrieben ist. So ungefähr funktioniert es die ganze Zeit und es ist ganz viel in so einem Satz. Und man muss sehr genau überlegen, wie man das interpretiert. Was mir hier wichtig ist, zu sagen, vernichtet werden soll gewissermaßen laut diesem Arbeitsbegriff das, was fremd ist und damit das eigene hervortreten kann. Also das eigene ist die Arbeitsgesellschaft, die hervortreten kann und um die herzustellen sozusagen, muss man das Nicht-Eigene, so interpretiert Hamacher die Shoah an dem Punkt. Die Shoah muss man die quasi sozusagen vernichten oder aus der Welt schaffen. Ich glaube, Hamacher versteht hier tatsächlich durch Benjamin einen ganz zentralen Aspekt der nationalsozialistischen Arbeitsauffassung, nämlich ihren radikalen Bezug auf die Volksgemeinschaft in dieser paradoxalen Logik von, es ist immer schon da und muss hergestellt werden. Hitler hat die Arbeit, die deutsche Arbeit, also die richtige Arbeit, mal definiert als Dienst an der Volksgemeinschaft. Das ist sozusagen die Grundformel der nationalsozialistischen Arbeitsauffassung. Arbeit ist ein Dienst an der Volksgemeinschaft. Und die Idee ist, der Jude, in dicken Anführungszeichen, der ist gar nicht fähig dazu, für andere was zu machen. Der macht alles nur für sich selbst. Das ist quasi die Kontrastfolie in dieser NS-Arbeitsauffassung, die gezeichnet wird, um das Bild von so einem vom guten deutschen Arbeiter zu entwerfen, der aus Gemeinnutz heraus für die anderen Arbeit macht. Und die anderen sind aber immer aber nur gedacht als diejenigen, die zur arischen Volksgemeinschaft sozusagen gehören. Diese Grundformel hat Hitler 1920 im August auf den allerersten Punkt gebracht. Die Rede heißt, warum sind wir Antisemiten? Die Rede, die Hamacher sich anguckt, ist genau die Rede vom 1. Mai 1933. Da sind wir sozusagen wieder bei denselben Feierlichkeiten. Es ist die Rede, die Hitler dann auf dem Tempelhofer Feld hält, vor dieser fast 1 Million Leute, plus all denen, die zu Hause vom Radio sitzen oder den Kundgebungen lauschen. Und in der Rede geht es ganz viel um Arbeit. Es geht aber auch ganz viel um die Volksgemeinschaft, die wieder zu sich selbst finden muss. Die Leute sollen sich wieder kennenlernen. Und in der Rede verkündet Hitler dann auch die Arbeitsdienstpflicht, die dann ab 35 dazu geführt hat, dass Jugendliche ein halbes Jahr in ihrem Leben für die Volksgemeinschaft sozusagen Arbeit leisten mussten. Die Begründung ist, alle Jugendlichen sollen einmal zu richtiger Arbeit herangeführt werden. Hammerers Überlegungen in diesem Text sind so spektakulär wie geheimnisvoll. Das hat er vielleicht auch mit Benjamin sozusagen gemein. Die These ist, dass diese Arbeit, die er hier versucht zu beschreiben, eigentlich den Nationalsozialismus überdauert hat, bis heute. Also der Text ist von den späten 90ern. Und damit der Nationalsozialismus eigentlich überdauert hat. Deshalb fragt er sich dann am Ende des Textes, Ende des Textes klingt kurz, aber in dem zweiten Text, der so tut, als wäre es das Ende und eigentlich nochmal genauso lang ist, fragt er sich, was kann denn nicht faschistische Arbeit dann sein? Und fragt sich, was blieb denn vom Terror der Arbeit verschont, den der Nationalsozialismus in die Welt gebracht hat? Oder der sich im Nationalsozialismus kulminiert hat, müsste man eher sagen. Und die Antwort ist, es ist wenig, es ist die Minimalstruktur der Arbeit, auf etwas anderes bezogen zu sein, als sie selber je werden kann. Hammerer skizziert dann in den letzten Seiten dieses Textes diese Form von Arbeit, die so eine andere Arbeit wäre, und macht das immer mit Metaphern der Öffnung. Da geht es um das Aussetzen der Arbeit, es geht ums Zeitlassen und den Bezug auf ein anderes. Und erst eine Arbeit, die affirmativ wäre, so Hammerer, eine andere Arbeit könnte nämlich anderes schaffen und enthält damit die Veränderung der Welt in sich. Benjamins Überlegung zur Unterscheidung zwischen proletarischem und politischem Generalstreik haben Hammerer quasi befähigt dazu, diesen speziellen Aspekt des Nationalsozialismus zu sehen und haben ihm auch geholfen, wenigstens eine Skizze dessen, was nicht faschistische Arbeit sein könnte, sich zu überlegen, wie viel das taugt und was man damit machen kann. Das ist wiederum auch große Debatte. Ich komme jetzt schon langsam zum Schluss. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt, aber vielleicht ist das auch in Ordnung. Also ich habe versucht, mit drei Zugängen versucht, mit Benjamin irgendwas über den Nationalsozialismus zu verstehen. Der erste Zugang, die Geschichtsthesen, ist eigentlich eher was, wo man versteht, oder zumindest Benjamins Einschätzung dessen versteht, warum die Niederlage gegen den Nationalsozialismus passiert ist, warum die sozusagen an die Macht kam und passiert ist, was passiert ist. Das ist eine Mischung aus Fortschrittsglauben und Überhöhung der Arbeit, meine These, die er da ausbreitet, von denen er sagt, das sind krude Punkte, an denen die Sozialdemokratie, und vielleicht müsste man es verallgemeinern, eben den Nationalsozialisten nichts entgegensetzen konnte. Der zweite Punkt, die Sache mit, sie haben der Masse zum Ausdruck geholfen, aber nicht zum Recht, ist sozusagen was sich eher bezieht auf das Verhältnis des Nationalsozialismus auf die Arbeiterschaft, also die ganzen Anrufungen, Aktivierungsformeln. Ich glaube, das ist wirklich, war für mich auf jeden Fall extrem hilfreich, um diese Anfangsphase zu verstehen, in der die Nationalsozialisten noch sehr explizit den deutschen Arbeiter anrufen. Dann gibt es irgendwann eine Phase, in der diese Volksgemeinschaft in Anführungszeichen konstituiert ist und die Anrufung sich so ein bisschen verändert. Dann redet man sozusagen unter sich übereinander und nicht mehr so sehr dieses, man muss so die politischen Gegnerinnen auf eine Art einfangen, also beides, Zuckerbrot und Peitsche, wie ich gesagt habe. Es gibt dieses Locken und es gibt gleichzeitig natürlich das Wegsperren, das Ausschließen, das, die Repression, die Folter, das sozusagen gibt es auch, klar. Und der dritte Punkt ist eigentlich eher eine Analogie, glaube ich, die Hammerer hier aufmacht, nämlich die Vorstellung, ein bestimmtes Verhältnis, in dem Hammerer proletarischen und politischen Generalstreik zueinander gesehen hat, ist hilfreich, das Verhältnis. Also A verhält sich zu B wie C zu D, das ist sozusagen die Analogie. Wie die sich zueinander verhalten, das kann man übertragen, um sozusagen das Gegenbild zum nationalsozialistischen oder faschistischen Arbeitsbegriff zu erdenken, also eine nicht-faschistische Arbeit. Mir ging es darum, ein bisschen zu zeigen, dass Benjamins Texte durchaus auch für die NS-Forschung genutzt worden sind. Also der Text von Hammerer ist wichtig, wird noch zu wenig gelesen, aber kommt dann doch immer mal wieder auch vor in Texten. Also Michael Will zum Beispiel, ein NS-Historiker, NS-Forscher, Professor in Berlin an der Uni, hat auch mit diesem Text in seinem aktuellen Buch gearbeitet. Trotzdem sozusagen spielen Benjamins Texte für so klassische Historikerinnen nicht so eine richtige Rolle. Vielleicht hat mein Vortrag zu viel versprochen, weil ich diese Arbeitsauffassung da rausgelassen habe, aber es wäre zu lange geworden. Ich habe versucht, wirklich mir nur anzugucken, was kann man aus Benjamins Texten nehmen, Dinge, die um den NS zu verstehen und die Art, wie er sich auf Arbeit, Arbeiterschaft, Arbeiterinnen bezieht sozusagen. Man kann das vielleicht verallgemeinern, vielleicht auch nicht, darüber können wir gerne diskutieren. Und es ist sicherlich eine offene Frage, welche anderen Texte von Benjamin man hätte eigentlich zu Rate ziehen können oder noch zu Rate ziehen müsste, um den Nationalsozialismus zu verstehen. Ich würde damit jetzt erstmal schließen. Genau. Und dann gucken, was die Diskussion bringt. Vielen Dank für deinen Vortrag. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Ich hätte eine Frage zu einem Stichwort, das du quasi nur so ganz kurz eingeführt hast, nämlich aus dem Kunstwerk auch also die Ästhetisierung der Politik, was ja Walter Benjamin als Merkmal des Faschismus bestimmt. Und da würde mich interessieren, wie du vielleicht diese Ästhetisierung der Politik näher bestimmen würdest. Also ist es sozusagen diese Ornamentik der Masse oder diese Masseninszenierung oder ist diese Masseninszenierung auch nur ein Teil davon und quasi der Nationalsozialismus oder Faschismus sozusagen versteht sich insgesamt auch sozusagen als ästhetisches Projekt? Also das fände ich eine ganz interessante Frage auch zu diskutieren. Also das Erste ist es auf alle Fälle. Also ich glaube, die Nationalsozialisten machen wahrscheinlich schon nochmal mehr als Regierungen vor ihnen den Versuch, die politischen Kundgebungen und politischen Verkündigungen, die es gibt, sozusagen ästhetisch irgendwie in Form zu setzen. Also das beginnt 1933 mit diesem 1. Mai. Werden ja auch schon Sachen ausprobiert, die später dann im Olympiastadion quasi genutzt werden. Und solche Sachen wie so Massenaufmärsche, die auf eine Art choreografiert sind und so dramaturgisch sozusagen durchdacht sind, spielen da wahrscheinlich schon eine viel stärkere Rolle, also nicht der 33, das machen die Nazis wahrscheinlich auch schon in den 20ern, aber sozusagen spielen da auf einer staatlichen Ebene nochmal eine neue Rolle. Ich glaube, das hatte Benjamin im Blick, das, was du auch gesagt hast, Ornament der Masse. Der zweite Punkt ist natürlich eine interessante Frage, zu der ich gar nicht so richtig gut gerade was spontan sagen kann. Also der Frage, ob die eigentlich glauben würden, dass es grundsätzlich ein ästhetisches Projekt ist, sozusagen, was die machen und gar nicht politisch. Ich glaube, da muss ich nochmal drüber nachdenken. Aber vielleicht, es klang so, als hättest du eine These dazu, vielleicht, oder jemand anderes im Raum. Da bin ich gerade, weiß ich gerade nicht, was ich dazu sagen würde. Also, ja, ich habe was dazu zu sagen, ohne das erklären zu können. Also, ich glaube zunächst mal, dass man diesen Begriff Ästhetisierung der Politik verstehen zu können, man tatsächlich die ganzen Aufsätze zur Gänze diskutieren muss und auch verstehen muss. Und das macht es sehr schwierig, aber ich lese mal kurz vor und dann sage ich was dazu. Also über Ästhetisierung der Politik steht ein Satz: Fiat ars per iat mundus, also es gefehle die Kunst, möge die Welt verschwinden, sagt der Faschismus und erwartet die künstlerische Befriedigung von der Technik veränderten Sinneswahrnehmung vom Krieg. Und der Benjamin beschreibt in dem Kunstwerkaufsatz einen historischen Schiff von der Kunst mit der Aura und hin zu dem Film mit dem, wo es quasi eher um den Ausstellungswert und um die Technik oder so geht. Und das hat aber auch Folgen für die Sinneswahrnehmung, für die Sinnlichkeit der neu entstandenen Massen, die sich dann nicht mehr um den Kultwert oder so bemüht, sondern wo es dann eher um so Funktionen geht oder um Gebrauchswerte und Nützlichkeit. Und was der Faschist, also das ist quasi ein historischer Schiff, der einfach durch die Produktivkraft, also wenn ich kurz mal gesagt, durch die Produktivkraftentwicklung, durch die Möglichkeit der Reproduktion der Kunst entstanden ist, also Fotografie und Film, die Einzigkeit der Kunstwerke verschwindet. Und was der Faschismus jetzt macht, ist es quasi, wenn man das so, also was Benjamin sagt, was der Faschismus jetzt macht, ist quasi total pervers, weil eigentlich wäre der historische Schiff vom Kultwert zum Ausstellungswert oder von der Aura zum Film, das wäre quasi der Kommunismus, das wäre die Emanzipation der Menschheit oder sowas, ja, oder im Bereich der Sinnlichkeit und der Kultur oder so. Und was der Faschismus macht, ist, er stellt sich quasi auf das historische Schiff drauf, auf diese Produktivkraftentwicklung und macht da quasi auch nochmal die künstlerische Befriedigung der von der Technik veränderten Sinneswahrnehmung und das schafft er nämlich durch den Krieg. Also es ist quasi irgendwie, und man muss auch noch dazu denken, jetzt Ästhetisierung der Politik, Benjamin sagt, Entschuldigung, man muss das kurz hinsetzen, das weiß ich nicht auswendig. Benjamin sagt, die Aura hat ihre Fundierung in der Religion, im Ritual, wobei sie dann das Kunstwerk als Kultgegenstand geworshippt wird. Und der Film hat die Fundierung auch der Politik. Das ist ja historisch, das ist auch ein Schritt von der Religion zur Politik. Und ich würde sagen, dass man muss die Ästhetisierung der Politik in diesem Sinne denken. Quasi, dass der Faschismus die neu entstandenen Möglichkeiten der Emanzipation und auch des Kommunismus, also in der Technik und in der Sinneswandlung der Massen und so weiter, ja, also dann auch diese künstlerische Weise des Krieges gekriegt. Also das ist jetzt nicht eine Antwort, aber das ist eine ziemlich, also ich glaube, das trifft ziemlich krass, dass der Krieg irgendwie diese Technisierung, Vernünftighaltung, die Massen nochmal so stillstellt und befriedigt, dass eine Aura neu entsteht, quasi für genau diese Massen. Und dass das dann der Krieg und die Vernichtung und was Benjamin hier ausschreibt, diese neue Menschheit kann ihre eigene Vernichtung als ästhetischen Genuss ersten Ranges erleben. Das kann man nicht. Und also das ist ein extremer Gedanke. Ich glaube, das trifft ziemlich ins Herz, was der Faschismus, also was diese totale Selbstvernichtung der Menschen irgendwie. Ich glaube, man kann es auch weiterdenken, wie man ausschätzt tatsächlich, aber das müsste man diskutieren. Ja, du hast voll gut, du hast ja jetzt nochmal ganz viele Punkte genannt, die in dem Text wichtig sind, bei mir auf jeden Fall viel zu kurz vorkamen. Aber ich glaube, der Teil der Ästhetisierung der Politik, die auf Krieg sozusagen zusteuert, ich glaube, das ist das, was man angedeutet sieht in der Inszenierung der Masse. Also in dieser Uniformierung, in der Art, wie die sozusagen dargestellt wird, hergestellt wird, in sowas wie eine Massenaufmarsch oder so. Ich glaube, das ist schon das, was sich da ankündigt sozusagen als ästhetisches. Und trotzdem so eine richtige Antwort auf die Frage, würde der NS sich als ästhetisches Projekt verstehen oder so, da haben wir jetzt noch nicht gefunden. Wahrscheinlich ist auch tatsächlich da wichtig, dass man vom Faschismus redet und gar nicht nur vom Nationalsozialismus, weil da definitiv Ernst Jünger auch einfach eine Rolle spielen müsste wahrscheinlich, wenn man sich anguckt, wie die Ästhetisierung der Politik eine Rolle spielt. Und man vielleicht mit gutem Grund an anderen Punkten sagen würde, so würde ich zum Beispiel diesem Hammerer-Text begegnen, Hitler, Heidegger und Jünger zu nehmen, um den nationalsozialistischen Arbeitsbegriff zu verstehen, ist gar nicht so hilfreich. Da ist Hitler einfach sehr viel einflussreicher als die anderen beiden. Aber das ist nochmal so ein Seitthema. Vielen Dank auch von mir für den Vortrag. Ganz voll spannend und super, wie du das jetzt ausgeführt hast. Ich hätte jetzt noch so eine Ergänzung plus eine Frage, würde ich sagen, die passt gleich auch ganz gut dazu zu den zwei vorherigen Fragen. Und zwar habe ich mich ein bisschen auch mit Benjamins Begriff der Masse beschäftigt und es ist sehr interessant, also dass bei Benjamin dieser Begriff ist ja auch sehr ambivalent. Also er sagt jetzt nicht automatisch, dass die Massen faschistisch sind oder so, in der Art, sondern er, das ist auch im Kunstwerk-Aufsatz in nur einer Fassung, das ist dann in der letzten leider rausgefallen und auch nur in einer Fußnote. Aber es ist auch interessant, dass er an dieser Stelle sehr gut gefallen hat. Und zwar sagt Benjamin da, dass es quasi einerseits die kompakte Masse gibt, die quasi aus Kleinbürgern besteht, die der Faschismus auch formt und die quasi fest ist. Und diese stellt er quasi der proletarischen, gelockerten Masse gegenüber, die revolutionär ist, die quasi dann auch vielleicht besser mit dem Begriff des Kollektivs bestimmt wäre, als mit dem Begriff der Masse, aber die stellt Benjamin irgendwie gegenüber. Und für mich ist da noch immer nicht ganz geklärt, obwohl ich da jetzt wirklich auch schon viel dazu gelesen habe, inwiefern sich diese verschiedenen Masse, also Masse versus Kollektiv quasi dann im Ausdruck voneinander unterscheidet. Also das ist ja schon sehr schön ausgeführt, wie der NS oder der Faschismus insgesamt quasi diese Massen auch irgendwie instrumentalisieren, bedienen und zu ihren Ausdruck bringen kann. Da stellt sich mir die Frage, okay, wenn wir jetzt mitgehen, mit Benjamin, ich finde das schon ein Stück weit einleuchtend, dass er diese Trennung auch der revolutionären Massen versus die Arbeiterinnenmassen versus quasi jetzt die faschistischen Massen, die quasi die Volksgemeinschaft oder so irgendwas sind, inwiefern sich da der Ausdruck dann aber unterscheidet. Weil keine Ahnung, Demonstrationen, Paraden und so weiter, gibt es halt auf beiden Seiten. Und für mich ist es wirklich schwierig, da die genauen Elemente raus irgendwie zu ziehen, was da jetzt quasi, wo sich das zeigt. Würde mich interessieren, ob du da eine Antwort dazu hast. Und vielleicht auch, also, ja, vielleicht steckt es eher auch in diesem Begriff Ausdruck und Recht irgendwie auch drin. Quasi das Recht auf die Veränderung der Lebensbedingungen dann irgendwie auch, die quasi Inhalt der proletarischen Massenbewegungen dann sein müssen. Aber da frage ich mich halt, ob sich Benjamin da nicht vielleicht auch ein bisschen zu einfach gemacht hat. Vielleicht kommst du. Ja, ist total interessant. Danke, dass du diese Fußnote auch nochmal genannt hast. Ist auf jeden Fall, also der Unterschied zwischen kompakt und locker hätte auf allen Fällen Werner Hamacher gefallen. Und das ist genau dasselbe sozusagen, was in dem anderen Text ja auch vorkommt. Also immer diese Idee von, die einen sind so abgeschlossen in sich und die anderen sind offen. Ja, es ist tatsächlich, wenn man jetzt an nationalsozialistische Aufmärsche denkt, dann denkt man vielleicht auch erstmal an die Sachen, die so Leni Riefenstahl gefilmt hat in Nürnberg oder so. Und dann sind das ja wirklich teilweise auch wirklich so eigentlich Militärparaden. Also das sind Zivilistinnen, die in Uniform sind, das kann ja auch die Arbeitsuniform sein. Also wenn die Freiwilligen Arbeitsdienste oder sowas 35 da aufmarschieren, dann haben die auch alle diesen Spaten dabei und sind alle uniform gekleidet, auch wenn es kein Militär ist. Da würde man vielleicht sagen, okay, das hat heute noch so eine Korrespondenz in Aufmärschen vom Dritten Weg. Und dagegen müsste man dann vielleicht irgendwie so eine linke Demo setzen und würde dann sehen, naja, die funktionieren sozusagen schon ein bisschen ausdifferenzierter oder so. Aber das trifft nicht mehr dann zu, wenn man über den 1. Mai 1933 redet, glaube ich auch. Wenn da fast 1 Million Leute durch Berlin laufen, dann ist schon die Frage, was ist da der Unterschied sozusagen, wie erkennt man das? Da gibt es tatsächlich trotzdem, also zumindest bei der Demonstration weiß ich das, gibt es trotzdem so eine Art, die Blöcke sozusagen sind, da gibt es auch richtige Blöcke und es ist organisiert. Ganz vorne läuft die nationalsozialistische, die NSBO, Nationalsozialistische Betriebszellenorganisation, also das, was so in den späten 20er, Anfang der 30er noch sowas war wie so eine NS-Arbeitnehmerinnenorganisation, also irgendwie so ein bisschen sowas wie eine Gewerkschaft, aber wollte sie niemals sein. Die geht dann später auf in der Deutschen Arbeitsfront. Die haben aber so Betriebspolitik gemacht. Die laufen ganz vorne, das ist völlig klar. Also an dem Tag geht es symbolisch auch darum, klarzumachen, wer hat den Hut auf, wer choreografiert das, wer ist ganz vorne. Und tatsächlich ist es dann so, dass diese Masse auf dem Tempelhofer Feld auch so richtig orchestriert sich aufstellt. Das Zentrum, also vorne der Punkt, das Zentrum ist sozusagen, Zentrum ist ein bisschen falsch, aber man muss sich sozusagen so einen Kreis vorstellen und dieser Kreis läuft zu auf, oder so ein Halbkreis, läuft zu auf die Rede, auf das Rednerpult von Hitler. Hinten dran gibt es die Tribüne und da sind explizit auch Arbeiterinnen zum Beispiel an dem Tag drauf platziert worden und die anderen ordnen sich in so konzentrischen Kreisen da drumherum und desto näher man ist, desto wichtiger ist man sozusagen zum Zentrum. Also da gibt es schon so eine, vielleicht doch nochmal eine andere Form von Gelenktheit oder sowas. Also auch wenn diesem, könnte jetzt sein. Aber trotzdem hast du wahrscheinlich, also vielleicht hast du schon einen Punkt und man müsste sich fragen, was wäre eine Demonstration sozusagen, die ganz anders aussieht. Also die, von der man nicht nur sagen würde, naja, die haben halt unterschiedliche Transpis und nicht nur eins oder keine Fahnenstangen oder sowas, sondern wirklich sozusagen, wenn es um den Kern des Ausdrucks geht, wo da die Unterscheidung drin ist. Guter Punkt. Ja, danke. Ja, vielen Dank auch nochmal von mir für den Vortrag, das ist super interessant. Was mich noch mal interessiert hat, auch nochmal den, sagen, was du über Werner Hamacher gesagt hast, das ist nämlich interessant, die praktischen Fragen zu sehen, über Ausschuss als Arbeitsplatz, also über ein, und wiederum ein Begriff von Arbeit, der sozusagen, nicht nationalsozialistisch ist, würde mich jetzt mal dahingehend interessieren, im Sinne, oder wie du das in deiner Doktorarbeit gemacht hast oder machst, wie du diesen Begriff der deutschen Arbeit sozusagen abgrenzt von einem, also welche Quellen zu da, um sozusagen ein Verständnis zu schaffen über einen Begriff von Arbeit, der sozusagen nicht nationalsozialistisch ist. Würdest du da die Kamera oder sozusagen auch andere Autoren, die sich mit Nationalsozialismus beschäftigt haben oder auch nicht, also genau, in der Dissertation ist es eigentlich ich würde sagen, von den 350 Seiten oder sowas geht es 270 darum, den NS irgendwie zu klassifizieren und zu überlegen, welche Rolle spielt da Arbeit und es gibt dann noch, also da drin ein Drittel ist aber schon sowas wie die Frage, was so die Nachkriegszeit damit eigentlich, welche Rolle die spielt, wo gibt es dann Bruch und wo gibt es Kontinuitäten, also auf keinen Fall systematisch und auf keinen Fall bis heute, sondern eher so ich gucke mir so ein Managementprogramm an, was in den 50er, 60er Jahren sehr wichtig war, und dann kommt in den 70ern raus, der Typ, der das gelehrt hat, war bei der SS und ist ein Juraprofessor an der HU, also an der damaligen Wilhelm-Friedrich-Universität in Berlin gewesen. Genau, tatsächlich spielt Hamacher spielt schon auf jeden Fall eine Rolle in meinem Text immer wieder, und diese Sachen zu Auschwitz als Arbeitsplatz und so, und diese Sachen zum 1. Mai haben mich auch lange beschäftigt, die Frage, wie man das irgendwie einbaut, weil diese Formulierung Auschwitz als Arbeitsplatz ist einfach auf eine Art genial und gleichzeitig irgendwie nichts, also man versteht nicht so richtig, was es eigentlich heißen soll, und ich habe dann angefangen, mich zu beschäftigen mit den Versuchen, diese KZ-Devise Arbeit macht frei zu verstehen, was es da eigentlich an so, also erstens an Holocaust-Überlebenden gibt, was schreiben die eigentlich über diese KZ-Devise Arbeit macht frei, so an Erinnerungen, dann stellt man fest, es kommt total, an vielen Punkten, total selten vor, bei vielen Texten ist das nur so ein Vorbeigehen, wir kamen dann in Auschwitz an und dann das Tor und dann nennt man das kurz fertig oder so. Bei Primo Levi gibt es noch sowas, dass das hell erleuchtet ihn noch lange, lange beschäftigt hat nachts. Aber es gibt selten so systematische Auseinandersetzungen mit diesem Arbeit macht frei, und das habe ich versucht über den Historiker zu machen, der heißt Wolfgang Brückner, der hat Ende der 90er dazu Vorträge gehalten und daraus ein Buch gemacht, und der sagt im Prinzip sowas wie, man kann Arbeit macht frei nur verstehen, wenn man es auf die KZ-Devise in Buchenwald bezieht, jedem das Seine. Die Vorstellung der Nazis ist, jede Rasse, die sie klassifizieren und hierarchisieren, hat ein bestimmtes Verhältnis zur Arbeit verdient. Einige sollen daran sterben, das sind die, die sozusagen vernichtet werden sollen durch Arbeit, andere sollen einfach dazu gezwungen werden, was Blattes zu tun, was Einfaches, was Stumpfes zu tun, und sie befreien sich selbst durch Arbeit. Deshalb gibt es einen Text von 1943 von Robert Ley, dem Vorsitzenden der Deutschen Arbeitsfront, der heißt Unsere Arbeit macht uns frei. Also zur selben Zeit, wo in Dutzenden KZs diese KZ-Devise angebracht worden ist, ruft er seine Volksgenossinnen quasi zu, unsere Arbeit macht uns frei. Das hat mich irritiert, und das habe ich über Hamacher versucht zu verstehen, warum die denken, dass der Satz auch auf sie zutrifft. Und ich glaube, da hat er echt einen Punkt mit diesem Auschwitz als Arbeitsplatz. Arbeit macht frei ist nämlich, glaube ich, nicht eine KZ-Devise, die sich nur bezieht auf diejenigen, die da zur Arbeit gezwungen werden oder interniert sind, sondern auch auf die KZ-Aufseherinnen sozusagen. Die arbeiten da auch. Also die Arbeit ist nicht nur da, um zu vernichten, sondern es ist auch die Arbeit der Vernichtung. Also es ist nicht nur Vernichtung durch Arbeit, sondern auch Vernichtung als Arbeit. Solche Sachen habe ich versucht, in meiner Dissertation mir sozusagen systematischer anzugucken. Tatsächlich, wenn es um so kritische Theorien von Arbeit geht, habe ich viel auch mit Adorno so gearbeitet, also es gibt dann mit so klassischer kritischer Theorie gearbeitet, es gibt dann am Ende, habe ich versucht, das, was Hamacher da sozusagen als so einen, also es ist einfach enigmatisch, was Hamacher da macht, ehrlich gesagt, mit seiner nicht-faschistischen Arbeit, man versteht nicht so richtig, was das jetzt heißt, quasi. Und habe dann am Ende so eine Art Epilog geschrieben, wo ich mich gefragt habe, was die Analyse der NS-Arbeitsverfassung eigentlich bringt für so eine kritische Theorie der Arbeit. Kritische Theorie von Arbeit in diesem kleinen K, also sowas wie, was vielleicht auch heute Rahel Yeghi oder sowas machen würde. Und da habe ich dann versucht, auch so aktuellere Sachen nochmal zu reflektieren, also auch feministische Kritiken an Arbeit nochmal zu beziehen, sozusagen zurückzubeziehen auf das, was ich vorher gemacht habe. Genau, vielleicht so viel und so knapp und vielleicht auch unverständlich, aber. Vielen Dank für deinen Vortrag auf jeden Fall. Und am Ende noch der obligatorische Corona-Hinweis, dass Gebäude für den Ausgang dort verlassen und die Glasfront nur als Eingang nutzen. Dankeschön. Ja. Danke euch fürs Zuhören. Danke. Und für die guten Fragen.